trage Hemd und fliege, denn ich date deine Mama auf MTV. Du willst Orgasmen im Po spüren, jetzt kommst Doppel-Null, ich nagel dich an Raststätten-Klotüren. Du hast mehr Cocks zwischen den Kiefern als eine Hühnerzucht im Forst. Ich wurde auch als Hühnerbrust geboren und guck mich heute an. Ich besteh zu 29% aus dicken Armen, ich bin Deutschland. Ich bin im Fernsehen, trage nur noch Cap und Schuhe, denn ich date deine Mama bei Electric Blue. Du willst es dir selber machen, deine Hand schläft ein. Dick und doof könnte mein Kopf und deine Schlampe sein. Sie hat bei dir die Hosen an und schrappt sie bei mir. Macht auf unterkühlig Lager meinen Lachs in ihr. Schnaps und Bier sind mir heilig, Alkopop. Die lila Kaffeehose macht dich nicht zum Hulk, du doof. Viermal ein Wort, famos, oh la la la. Schleppende Lukantum, etwas von seinen Bizeps am Bett. Sind der Tanzmobstar, ich trag ganz kurzes Haar und werd von Kameras gefilmt, als wär ich Bankräuber. Bitte sagen, ich sei abgehoben, doch ich bin zu Recht so high, denn ich bin echt so geil, yeah, Maxa-Style. Ich werd bei deiner Frau saugeil, ich hab ne Arschfrisur, sie hat dein Arschgeweih. Bist du echt so ne Pflaume wie Kai? Ich schau bei deiner Frau an der Pflaume vorbei. Sie gibt öfter Head als erfolgreiche Schrumpfkopf-Händler und hat nur eins im Kopf. Mein Ständer. Die Bitch ist wie Spongebob, kommt auf, nickelt sie mich noch, ich kann tat sie nicht. Glaub, dass es Orgasmen gibt, guck ich fast ihr in die Reiterhose und sie ihre Gefühle für mich in ein Wort. Oh la la la.